طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إنما الله استس على بام استس بام هاتسين. الله سيجن هايل سام فوفيت محمد und auf all denjenigen, die in seine Fußstapfen treten, bis an einem Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Und heute werden wir inshallah das Kapitel über Mahdhurat al-Ihram behandeln. Mahdhurat al-Ihram sind diejenigen Sachen, 9 an der Zahl, die man als jemand, der im Weihzustand ist, nicht machen darf. Naam. Und die eine Hikmah, die dahinter steckt, dass man die Mahdhurat al-Ihram nicht machen darf, sind, dass man sich trennt von allem Luxus und jedem Wohlstand, den man genießt außerhalb der Pilgerfahrt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns bestimmte Dinge verboten, die wir nicht tun dürfen im Ihram. Die erste Sache, die wir uns verboten hat, ist, dass man die Haare schneidet. Und egal, ob man die Kopfhaare schneidet oder ob man andere Haare vom Körper wegnimmt, so ist es verboten. Also ist egal, ob man schneidet oder kürzt oder rasiert oder rauszupft. Alles ist das Gleiche. Alles ist verboten. Wenn man in dem Ihram-Zustand ist, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. Das heißt auf Deutsch, und schert euch nicht die Köpfe, bevor die Opfertiere ihren Schlachtort erreicht haben. Laut sprechen. Und die Brüder vielleicht. Wenn du nicht laut sprechen, kannst du langsam. Na, bismillah. Insofern, ein bisschen leiser stellen vielleicht. Na, insofern hat Allah subhanahu wa ta'ala uns verboten, unsere Köpfe zu scheren. Und alles, was dazu gehört, ist dann auch verboten. Also es geht nicht nur um die Köpfe, sondern es geht auch um alle anderen Teile, alle Haare des Körpers. Na. Die zweite Sache, also die erste, was man dabei beachten darf, soll, ist, oder was man wissen sollte, ist, dass beim Waschen, wenn man sich wäscht im Ihram-Zustand, dann fallen Körper, Haare weg, wenn man sich einseift oder an der Brust oder sonst wo. Na, das macht nichts, denn es ist normal, dass Haare abfallen. Und auch wenn man das gemacht hat, auch wenn durch das Duschen Haare weggegangen sind, so ist das nicht verboten, weil das eine Sache ist, die man nicht vermeiden kann. Und man muss dann auch keine Sühneleistung vollbringen. Na. Das nächste ist, manche Ulama haben gesagt, sowieso gilt erst die Regelung, sobald man ab drei Haare entfernt hat, weil wenn man weniger als drei Haare entfernt, dann nennt man das nicht Schar auf Arabisch. Haare ist ein Plural. Das heißt also mindestens drei Haare. Wallahu a'lam. Die zweite Sache, die man nicht tun darf, ist, dass man seine Fingernägel kürzt oder abschneidet oder irgendwie rausreißt, ohne dass es dafür einen Grund gibt. Wenn allerdings zum Beispiel ein Fingernagel schon abgebrochen ist teilweise, dann darf man, oder weil er durch Haut mit abgegangen ist, dann darf man ihn entfernen. Weil man es nicht beabsichtigt hat, den Nagel zu entfernen, sondern da man den Nagel entfernt, weil er stört. Ja. Und all dies ist entnommen aus der Aussage Allahs, ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ. Das heißt, hierauf sollen sie ihre Ungepflegtheit beenden. Hierauf sollen sie ihre Ungepflegtheit beenden. In Surat al-Hajj, Vers 22, Surat 22, Vers 29. Na, wenn man allerdings zum Beispiel seinen Kopf rasiert absichtlich aufgrund einer Erlaubnis von Allah, indem man Läuse hat oder irgendwelche anderen Gründe, wofür man die Haare am Kopf oder irgendwo anders rasieren müsste, dann ist das erlaubt. Erlaubt, aber man muss dafür Sühne leisten. Auch wenn man es machen muss. Denn Allah sagte, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. Das heißt, wer von euch krank ist oder ein Leiden an seinem Kopf hat, der soll Ersatz leisten. Der soll Ersatz leisten mit Fasten, Almosen oder Opferung eines Stachtieres. Und hier haben wir schon die Grundregeln für jemanden, der irgendein von den neuen Sachen von Mahfurat al-Ihram gegen eines von diesen Sachen vorgeht, der muss sowieso eine Sühneleistung machen, die wir inshallah nach diesen neuen Sachen besprechen werden. Erst danach, wenn wir alle neuen Sachen besprochen haben, werden wir sagen, was passiert, wenn man eines von diesen Regeln bricht. Im Hadith von Ka'ab ibn Ujra radiallahu anhu sagte, er hatte Leiden an seinem Kopf, und zwar sind da Läuse gewesen. Und dann wurde er zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam getragen. Und er hat so viele Läuse gehabt, dass sie sogar auf sein Gesicht schon gefallen sind. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ma kuntu ara al-jahda yablughu bika ma ara, tajidu shatan, qultu la. Er sagte, ich habe nicht gedacht, dass du so viel Anstrengung erleiden musst. Kannst du ein Schaf finden? Kannst du ein Schaf finden als Opferleistung? Dann sagte er nein. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala aus seiner Barmherzigkeit einen Vers abgesandt und hat gesagt, فَفَدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ, und hat einen die Menschen vor die Wahl gestellt, entweder zu fasten oder zu spenden oder ein Opfer zu leisten. Und die Details werden wir inshallah nachher oder beim nächsten Mal erwähnen, inshallah. Und allgemein gesehen, sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, beim Fasten handelt es sich dabei, dass man 3 Tage lang fastet. Und beim Speisen handelt es sich dabei, dass man 6 armen Leuten etwas zu essen gibt. Und beim Opfern handelt es sich zum Beispiel um das Schlachten eines Schafes. Der Hadith ist muttafaqun alayh. Na. Es ist im Muhrim, also derjenige, der sich im Ihram-Zustand befindet, im Weihzustand befindet, erlaubt, seine Haare zu waschen mit einer Sache wie Sidr. Sidr ist eine Sache, durch die Haare gefestigt werden und durch die Verwesung verhindert wird. Deswegen die Toten, bei der Totenwaschung wäscht man sie auch mit Sidr, damit die Verwesung nicht so schnell stattfindet. Und auf Deutsch ist das sind das die Blätter vom Lotusbaum oder Zyphusbaum, wie es im Duden heißt. Und das ist auch in Bukhari und Muslim überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seinen Kopf gewaschen hat, obwohl er Muhrim war. Und ist auch mit den Händen durch die Haare gefahren. Und logischerweise wird dann auch etwas von den Haaren abfallen. Und die dritte Sache, die man nicht tun darf, wenn man im Ihram ist, ist, dass man, und das ist ausschließlich für die Männer, dass sie ihr Haupt bedecken, dass sie ihren Kopf bedecken, also die Stelle, wo die Haare wachsen, dass sie das irgendwie bedecken. Und das ist eine Sache, die viele Leute vergessen. Wenn man zum Beispiel auf dem Weg ist nach Mekka, im Flugzeug, oder also besser gesagt erstmal nach Jeddah, da wird man viele Leute finden, die zum Beispiel Ihram anhaben und noch eine Kopfbedeckung anhaben. Und mehr als einmal habe ich schon erlebt, dass die Leute das nicht wissen. Also man sagt ihnen Bescheid, die kennen das gar nicht. Die denken, man darf das anhaben. Weil auch viele Leute im Haram den Ihram anhaben und den Kopf bedeckt haben. Aber das hängt natürlich sehr oft damit zusammen, dass sie schon fertig sind mit ihrer Umrah und mit ihrem Hajj. Und dann dürfen sie ihre Haupt bedecken. Aber das kann manchmal Leute verwirren. Auf jeden Fall ist es dem männlichen, also ist es dem Mann verboten, seinen Kopf zu bedecken, sei es mit Kapuzenmantel oder mit irgendwelchen Amaim, also irgendwelchen Kopfbedeckungen. Ja. Und zwar hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam uns einen Hadith mitgeteilt, den wir letztes Mal schon vorgelesen haben, in denen er erwähnt hat, was alles verboten ist, zu tragen. Und insofern alles, was angezogen wird, um den Kopf zu bedecken, sei es Amama, das ist was gewickelt wird, oder sei es Qubba, etwas wie dieses hier, wie eine Kufiya oder eine Taqiya, eine Mütze. All diese Sachen sind unter Übereinkunft der Ulama verboten. Was ist allerdings, wenn jemand über seinem Kopf einen Korb trägt, wo zum Beispiel Ware drin ist? Oder wo zum Beispiel irgendwie sein Hab und Gut drin ist? Darüber sagen die Ulama, dass man das besser vermeiden soll. Denn auf der einen Seite hat man nicht damit beabsichtigt, seinen Kopf zu bedecken. Aber die Ansicht, dass diese Person, also die etwas über sich trägt, einer Person gleicht, die ihr Kopf bedeckt, ist auch stark. Und wenn man es beabsichtigt hat, dann ist es verboten. Und wenn nicht, sollte man es einfach vermeiden. Was allerdings erlaubt ist, ist, dass man sich, dass man Schatten sucht unter den Zelten oder unter einem Baum oder in einem Haus, also irgendwas Überdachtes, das darf man, das erlaubt. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, für ihn wurde ein Zelt aufgeschlagen und er ging dort hinein, wo der Muhrim war. Und man darf auch als Muhrim einen Sonnenschirm benutzen, um sich von der Sonne zu schützen. Denn manchmal ist die Sonne im Arafat sehr, sehr heiß, sodass Leute sogar leider in Ohnmacht fallen und man von Zeit zu Zeit immer einen Krankenwagen hört, der fährt, weil irgendwelche Leute Kreislaufprobleme bekommen. Und deswegen findet man auch heutzutage, Alhamdulillah, in Arafat gibt es Wasseranlagen, die Wasser spritzen auf die Leute drauf direkt, weil es uns zu heiß wird. Sonst kriegt man einen Sonnenstich. Und man darf auch Autos besteigen, in Autos einsteigen, die Dächer haben. Und man darf auch, die vierte Sache, die man machen muss oder beziehungsweise nicht machen darf, ist, dass man nur als Mann, weil wie gerade eben die Frau, die hatte ihren Hijab an und ihren Khimar an. Logischerweise muss sie ihren Kopf bedecken. Aber der Mann darf nicht. Genau das nächste jetzt auch gilt nur für den Mann. Und zwar darf man als Mann nichts anziehen, was für die Körper zugeschnitten ist. Also zum Beispiel irgendwelche T-Shirts, das haben wir letztes Mal auch erwähnt. Also nicht etwas genäht, sondern etwas, was nicht zugeschnitten ist. Zugeschnitten darf es nicht sein. Also irgendwas, was zugeschnitten ist, wo ein Arm reinpasst oder ein Fuß reinpasst oder so etwas. All das ist verboten. Was allerdings erlaubt ist, sind Sachen wie Gürtel. Ein Gürtel an sich ist genäht, aber das macht nichts. Es geht darum, dass er nicht zugeschnitten ist für einen Körperteil. Also dazu gehört Pullover, dazu gehört Jacken, dazu gehören Manteln, dazu gehören Hosen und so weiter und so fort. Und dazu gehören auch Strümpfe, und dazu gehören auch Handschuhe, dazu gehören auch Socken und so weiter und so fort. Denn das hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam in einem Hadith gesagt, den wir letztes Mal erwähnt haben. لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. Also man darf nichts anziehen, was den Oberkörperteil bedeckt, in dem Sinne, dass es dafür zugeschnitten ist. Und auch keine Imame, keine Kopfbedeckung, kein Kopfputzenmantel und keine Sachen, die für den Unterkörperteil zugeschnitten sind. Und keine Kleidung, die von Wurs seine Art, ein Duft. Und auch kein Safran, etwas, was auch einen Duftgeruch hat. Und auch nicht Ledersocken und auch dann andere Sorten darf man auch nicht anziehen. Ja. Und ebenso, wenn der Muhrim gestorben ist, wenn er sterben sollte, während dem Hajj, also während er Muhrim ist, dann darf man auch nicht seinen Kopf bedecken. Ja. Und wenn man, wie wir haben letztes Mal gesagt, wenn man in den Ihram reingehen will, muss man noch nicht die Kleidung anhaben, sondern man kann die normale Kleidung haben und Ihram machen und dann muss man die ausziehen und den Ihram anziehen. Also wenn jemand zum Beispiel eine Jubba anhat, das ist eine Art Mantel, der vorne geschlossen wird, Wenn man so einen Umhang anhat, muss man ihn ausziehen. Und was auch ähnlich ist. Also alles, was in diese Kategorie fällt. Nein. Und man darf auch keine Kleidung anziehen, die Ärmel hat. Na, und auch keine Oberteile anziehen, die keine Ärmel haben, die abgeschnitten sind. Weil die alle zugeschnitten sind für den Körper. Egal, ob man die Hände reintut oder nicht reintut. Und egal, ob es das Kleidungsstück vollständig ist oder ob es Löcher hat, alles spielt keine Rolle. Wenn es zugeschnitten ist für einen Körperteil, darf man es nicht anziehen. Na. Und wir haben gesagt, wenn der Muhrim keine Schuhe findet, und Schuhe dürfen nicht den Knöchel bedecken, den Fußknöchel, Al-Ka'b, wenn der Muhrim keine Schuhe findet, die diese Voraussetzungen erfüllen, dann darf er Socken anziehen, diese Ledersocken anziehen zum Beispiel. Allerdings muss er sie abschneiden, sodass sie nicht den Fußknöchel überschreiten. Und genauso, wenn man kein Izar findet, also ein Umhang für den Unterkörperteil, denn der Mann hat ja zwei Tücher normalerweise an, eins für seinen Unterkörper, eins für seinen Oberkörper. Und wenn er keinen Teil für seinen Unterkörper finden sollte, dann darf er etwas anziehen, was Serwal heißt, also irgendetwas ähnlich wie eine Hose, was zugeschnitten ist für den unteren Körperteil. Und sobald er dann wieder seinen Izar findet, dann muss er natürlich wieder sein Serwal ausziehen. Na, weil alles, was durch Notwendigkeit erlaubt ist, ist nur so lange erlaubt, solange es die Notwendigkeit gibt. Was allerdings die Frau angeht, sie zieht von den Kleidern an, was sie will, denn sie muss sich verhüllen. Und deswegen, aber sie darf allerdings nicht etwas anziehen, was man Burqa nennt. Und zwar ist das eine Art Gesichtbedeckung, die das ganze Gesicht bedeckt, wo man allerdings rausschauen kann mit den beiden Augen. Also das ist etwas Zugeschnittenes fürs Gesicht. Das darf sie nicht anziehen. Und sie muss ihr Gesicht dann bedecken mit etwas anderem, also mit etwa mit ihrem Khimar oder mit ihrem Jilbab. Und sie darf auch keine Handschuhe anziehen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. Der Hadith ist bei Bukhari und bei anderen. Das heißt also, die Frau darf keinen Niqab anziehen, also etwas, was zugeschnitten ist, um das Gesicht zu bedecken. Allerdings nicht, und auch nicht die Handschuhe, auch keine Handschuhe. Sondern die Frau soll so verfahren, wie die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam verfahren haben. Das, was ich gerade gesagt habe mit Niqab und die Handschuhe, das gilt für die Hajj. Also wenn sie in Hajj und Umrah, also wenn sie Muhrima ist. Ja. Okay. Allerdings, und deswegen sagte Ibn al-Qayyim rahimahullah, das Verbot, dass die Frau ihr Gesicht nicht mit einem Niqab bedecken darf, und auch nicht ihre Hände mit Handschuhen bedecken darf, ist ein Beweis dafür, dass ihr Gesicht so ist wie der Körper des Mannes und nicht wie sein Kopf. Und deswegen ist es ihr verboten, etwas anzuziehen, was das Gesicht, was auf das Gesicht zugeschnitten ist, wie Niqab und Burqa'. Und es ist nicht ein Beweis dafür, dass sie nicht ihr Gesicht bedecken dürfte, mit etwas anderem außer diesen Sachen. Warum? Gemeint ist mit dieser Aussage von Ibn Qayyim rahimahullah, also genauso wie der Mann seinen Körper nicht mit zugeschnittenen Kleidungsstücken bedecken darf, machiert, genauso darf die Frau auch nicht ihr Gesicht mit zugeschnittenen bedecken. Das ist das Verbot. Allerdings bedecken darf der Mann seinen Körper und bedecken darf die Frau ihr Gesicht. Das ist, was er gesagt hat, rahimahullah. Also sie darf etwas benutzen, was man Maqna'a nennt. Maqna'a ist ein Tuch, was die Frau von oben runterfallen lässt, über ihr Gesicht. Und nach manchen Ulama ist es sogar Pflicht. Denn Aisha radiallahu anha hat gesagt, wenn irgendwelche Reiter bei uns vorbeigekommen sind und wir im Ihram-Zustand waren mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, wenn sie dann bei uns vorbeigekommen sind, dann hat eine jede von uns ihren Jilbab auf ihr Gesicht geschlagen oder auf ihr Gesicht gelegt, um das Gesicht zu verdecken. Wenn sie dann wieder weggeritten sind, dann haben wir das Gesicht wieder aufgedeckt. Der Hadith ist bei Ahmad und Abu Dawud. Und Sheikh al-Albani rahimahullah hat in Mishkat al-Masabih gesagt, dass der Hadith sahih ist. Und was nicht stört, ist, dass wenn die Frau ihr Gesicht bedeckt, dass irgendwie das Tuch das Gesicht berührt. Das macht überhaupt nichts. Denn was ihr verboten worden ist, ist, dass sie etwas anzieht, was auf ihr Gesicht zugeschnitten ist, wie wir schon mehr als einmal gesagt haben. Und sie muss nicht, wie Sheikh al-Islam rahimahullah gesagt hat, sie muss auf keinen Fall irgendwie, wie manche Leute sagen, etwas anziehen, was wie ein etwas hier zum Beispiel ein Stück Holz an die Stirn tun oder so etwas, so dass das Tuch, was sie unten lässt, nicht das Gesicht berührt. Das alles ist zu viel verlangt und das muss die Frau nicht machen. Und hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auch nicht angeordnet. Und widerspricht sogar dem, was Aisha radiallahu anha uns eigentlich hier erzählt hat. Also sagte er, Ibn Taymiyyah rahimahullah, dass die Frau ihr Gesicht bedecken darf und das Tuch auf das Gesicht berühren. Na, außer mit Sachen, die eben zugeschnitten sind, wie Niqab oder Burqa'. Die fünfte Sache, die zum Mahdurat al-Ihram gehören, das heißt zu denjenigen Sachen, die man im Ihram-Zustand nicht tun darf, ist, dass man als Muhrim sich nicht parfümieren darf. Weder sein Körper, noch die Kleidungsstücke, die man anzieht. Noch darf man Duftstoffe benutzen fürs Essen, fürs Trinken. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat angeordnet, dass man solche Sachen dann auswäscht. Und er sagte über denjenigen, also im Hajj des Propheten, hat sich ein Ereignis ereignet. Und zwar ist jemand auf seinem Reittier geritten und dann hat sein Reittier einen Sprung gemacht und dann ist dieser Mann, rahimallah, radallahu anhu, gefallen und ist gestorben. Wahrscheinlich hat er sein Genick gebrochen. Und als der Gesandte Allah hat dann gesagt, وَلَا تُحَنِّطُوهَ. Und bei Muslim heißt es وَلَا تَمَسُّهُ بِطِيب. Das heißt, ihnen wurde verboten, diesen Muhrim einzuparfümieren. Selbst nach seinem Tod bleibt er in diesem Zustand, denn er wird inshallah yawm al-qiyamah in diesem Zustand auferweckt werden. Und alles, was dazu gehört zu Parfum, ist wie Sachen wie Weihrauch, Bachur und Seifen, die Parfums beinhalten. Und man darf auch nicht riechen. Denn darum geht es ja beim Parfum, dass man es sich auf die Kleidung oder auf den Körper tut, damit man davon riecht. Also man darf auch nicht absichtlich Parfums riechen. Als Duftstoffe. Und wenn man weiß, dass beim Hajar al-Aswad Parfum drauf ist, darf man auch diesen schwarzen Stein nicht anfassen, wenn man im Ihram-Zustand ist. Na. Also bezieht sich beim Hajj auch meistens dann nur auf Tawaf al-Qudum, also auf die Anfahrts-Tawaf, weil beim Tawaf al-Hajj kann man in dem Zustand machen, wenn man schon wieder sich parfümieren darf. Na, weil das kann man am Tag von Mina machen. Am Yom al-Nahr kann man Tawaf al-Hajj ja machen und dann kann man ja wieder sich parfümieren diesen Tag. Unter den Voraussetzungen, die wir inshallah erwähnen werden. Und auch diese Weisheit, die dahinter steckt, ist, dass man sich nicht parfümiert, dass man sich dem Wohlstand und dem Schmuck dieses Lebens weit trennt und dass auch die reichen und die armen Menschen gleich sind und alle gleich das Gleiche durchmachen müssen. Aber was man darf, alhamdulillah, da sieht man die Rahma des Islam, man darf sich waschen, so oft man will. Man darf auch seinen Ihram wechseln, also die Kleidung, die man anhat. Man muss nicht in dieser Kleidung bleiben, seinen ganzen Hajj lang. Weil, stellt euch mal vor, es gibt manche Leute, die gehen vielleicht von Shawwal schon zum Hajj. Und Allah sagt im Koran, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Das heißt, der Hajj ist den Ihram soll man in bestimmten Monaten, in bekannten Monaten, den Ihram soll man in bekannten Monaten, sagt man, man soll in bestimmten Monaten sich in den Weihezustand begeben. Und der erste Monat, wie wir wissen, ist Shawwal, in dem wir uns jetzt befinden. Das ist der Monat nach Ramadan. Ab jetzt darf man sich zum Hajj begeben. Und danach in Dhul Qa'dah. Und danach in Dhul Hijjah. Jazakallah. Und wenn man jetzt von Shawwal an sein Ihram anhat, dann dürfte es nicht wechseln und dürfte sich nicht duschen. Das wäre eine erhebliche Schwierigkeit. Na. Die sechste Sache und letzte, die wir heute erwähnen werden, inshallah, von Mahfurat al-Ihram, wir haben gesagt, es gibt 9 in der Anzahl, ist, dass man als Muhrim nicht auf die Jagd gehen darf. Said, weil Allah es verboten hat. Er sagte, ja, ayyuhal ladhina amanu, la taqtulu as-sayda wa antum hurum. Also geht nicht, ihr dürft nicht das Jagdwild töten oder die Jagdtiere töten, während ihr im Weihzustand seid. Das heißt entweder für Hajj oder für die Umrah. Und Allah sagte, وَحُرِّمَا عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمَا. Das heißt, und euch ist verboten worden, die Jagd auf dem Festland, solange ihr im Weihzustand seid. Und der Muhrim, wenn er etwas gefangen haben sollte, als Muhrim, auf die Jagd gegangen ist, dann ist ihm verboten, von diesem Tier zu essen. Und er darf es auch nicht verkaufen. Denn es ist für ihn wie ein Meiter, wie ein totes Tier, ein verendetes Tier. Es ist verboten, dass er davon profitiert. Oder wenn er irgendwie dabei mitgeholfen hat. Und der Beleg dafür ist der folgende Hadith. Und zwar hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Qatada radiallahu anhu, und er war nicht Muhrim. Abu Qatada war nicht Muhrim. Geschickt mit anderen Sahaba, die waren im Ihram-Zustand. Er nicht, sie waren in einer Sariya. Sariya ist ja einfach eine sagt man, ein Kampf, der stattfindet, oder eine Armee, die der Prophet rausschickt, wo er nicht mitgegangen ist und nicht mitgekämpft hat. Und zwar hatte Abu Qatada radiallahu anhu geschickt mit seinen Freunden, und dann hat Abu Qatada einen Wildesel gesehen. Und er sieht das Wildesel, und die Sahaba sind da, die anderen, also die im Ihram-Zustand sind. Er sieht es, und die anderen schauen sich gegenseitig an. Sollen wir jetzt ihm helfen, oder sollen wir ihm nicht helfen? Sie wussten nicht, dass das eben verboten ist für sie. Sie haben sich einander angeschaut, aber keiner hat irgendwie ein Zeichen Abu Qatada gegeben, wo sich das Wildesel befindet, oder was er, oder ihm dabei irgendwie geholfen. Dann reitete er los, radiallahu anhu, Abu Qatada reitete los und jagte es mit einem Pfeil. Und er bat einige Sahaba, dass sie ihm helfen sollen bei der Jagd. Aber keiner hat ihm geholfen. Und dann hat er das Tier gejagt und gefangen und geopfert. Und dann begannen sie alle zu essen. Und dann hörten sie auf zu essen, weil sie sich dachten, dass sie vielleicht, dass es für sie vielleicht gar nicht erlaubt sei, dieses Tier. Und sie sagten sich, radiallahu anhum, wir hören auf zu essen und wir fragen erstmal den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, das ist das Wichtige an der Geschichte, hat dann gesagt, hat jemand auf das Tier gezeigt oder mitgeholfen? Und sie sagten nein. Und dann erlaubte er ihnen, dieses Tier zu essen. Also weist es darauf hin, dass wenn jemand, der Muhrim ist, ein Tier jagt oder dabei hilft, das Tier zu töten, dann darf man davon nicht essen als Muhrim. Was Allah alhamdulillah erlaubt hat, er sagte, uhilla lakum sayd al-bahri wa ta'amu. Das heißt, Allah hat uns erlaubt, in Surat al-Ma'idah, im Vers 96, dass wir angeln. Ja. Auch, also im Weihzustand. Jetzt gibt es allerdings Tiere, die man nicht jagt. Und das ist ein einfacher Grundsatz. Tiere, die man jagt normalerweise, die darf man nicht jagen als Muhrim. Okay? Tiere, die man nicht jagt normalerweise, die darf man als Muhrim opfern. Also wenn man einen Huhn hat, darf man es nehmen und schlachten. Auch als Muhrim. Oder wenn man ein Schaf hat, darf man es nehmen und schlachten als Muhrim. Oder ein Kamel oder eine Taube. Ja? Das heißt, es geht nur um Said al-Barr, um Sachen, die man jagt. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, wenn eines von diesen Tieren, die man nicht jagt normalerweise, also die nicht wild sind, sondern die häuslich sind, es gibt ja Tiere, die sind häuslich, wie Kamel und Schaf und so. Ja? Wenn eines von diesen Tieren wild wird, dann darf man es opfern und irgendwie umbringen. Auch wenn es wild geworden ist. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, über diese Tiere, die wild geworden sind, fasna'u bihi hakadha. Also, dass man sie, also es wurde dann umgebracht, das Tier, auf irgendeine Art und Weise, Hauptsache es ist tot. Und dann hat der Gesandte Allah eben gesagt, dass wenn solche Tiere wild werden, dann soll man sie so behandeln. Und dann einfach umbringen, egal auf irgendeine Art und Weise. Und das ist dann auch dem Muhrim erlaubt. Das ist die Ansicht der Mehrheit der Ulama. Und dann trifft man das Tier irgendwo am Körper, egal wo man es trifft, Hauptsache es stirbt. Wie im Hadith von Rafi'a, wo ein Kamel wild geworden ist. Und da hat ein Sahabi, radallahu anhu, dieses Kamel mit einem Pfeil getötet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es gebilligt. Das heißt, er hat darüber geschwiegen und das war dann in Ordnung. Dann ist es für den Muhrim nicht verboten. Also es ist für den Muhrim erlaubt, dass er ein Tier umbringt, was er so nicht essen darf. Wie zum Beispiel Tiger und Löwen. All diese Tiere, die den Menschen stören. Nicht stören, sondern quälen können. Und für die Menschen gefährlich sein können. Ja. Und man darf auch als Muhrim jemanden umbringen, der einen angreift. Weil ja, es gibt Menschen, die einen angreifen, überfallen. Solche Menschen darf man sich auch vor ihnen schützen und im Notfall dann umbringen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Und der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagte, خمس فواسق يقتلنا في الحل والحرم الحدأ والغراب والفأر والعقرب والكلب العقور وفي لفظ الحية مكان العقرب متفق عليه. Das heißt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat 5 Tiere erlaubt umzubringen, egal ob man im Ihram-Zustand ist oder nicht. Und egal ob man in Makkah ist oder außerhalb ist. Oder in Medina außerhalb ist. Erst Al-Hid'a. Al-Hid'a ist auf Deutsch Gabelweihe. Oder Schmarotzer Milan. Inshallah, wenn ihr nachwollt, ich habe ein Bild mitgebracht von diesem Vogel. Das ist ein Vogel, der unter anderem Ratten fängt. Ja. Diesen Vogel darf man umbringen, egal wo man ist. Ghurab, der Rabe. Al-Fa'ra, die Maus. Al-Aqrab, Skorpion, Al-Kalb al-Aqur, der wilde Hund, und auch in einer Version statt dem Skorpion die Schlange. Ja. Alhamdulillah. So, und wenn der Muhrim irgendeine Sache machen muss, die verboten ist, ja, und dann muss sie trotzdem machen, dann muss er eben Sühne leisten. Aber darüber reden wir detailliert, inshallah. Jetzt mehr als eine Ansicht unter den Ulema. Werden wir inshallah die Ansichten erwähnen. Wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.